Die Agrarpolitik der EU. Möglichkeiten gibt es also eine ganze Reihe. Aber man muss sie in Angriff nehmen. Dafür braucht es neben dem Willen zum Wandel auch den richtigen politischen Rahmen. In Europa also in erster Linie eine andere Politik der EU. Die gemeinsame Agrarpolitik, die es seit 1962 gibt, hat zweifellos erreicht, dass in der Europäischen Union ausreichend Nahrung vorhanden ist. Im Duktus der EU schafft die gemeinsame Agrarpolitik die Voraussetzungen dafür, dass die Landwirte ihre Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen. Sie unterstützt Bäuerinnen und Bauern direkt und gibt Gelder zur Entwicklung des ländlichen Raums aus. Die Begründung dafür lautet: Man könne die Landwirtschaft nicht mit anderen Wirtschaftszweigen vergleichen, weil sie besonderen Bedingungen unterliege und zum Beispiel von der Witterung abhänge. Zudem können Weizen und Milch nicht über Nacht erzeugt werden, sondern brauchen Zeit. Zeit, die, auch finanziell, überbrückt werden muss. Soweit ist das nachvollziehbar. Aber diese Agrarpolitik setzt die falschen Anreize. Sie ist überdies zu einem bürokratischen Ungeheuer verkommen, das kaum noch zu durchdringen ist, von Laien schon gar nicht. Dabei bildet sie das Kernelement der EU und verschlang zuletzt knapp 60 Milliarden Euro pro Jahr. Davon 6,7 Milliarden für Deutschland. Das ist der größte Einzelposten im Budget der Union. Er entspricht 38% des EU-Haushalts. Und das ist schon deutlich weniger als früher. Anfang der 1980er Jahre lag das EU-Budget für Landwirtschaft bei 2/3 des Gesamthaushalts. Vereinfacht ausgedrückt, fließen Gelder aus der EU in den Agrarsektor anhand von 2 Säulen. Erstens gehen Zahlungen direkt an Betriebe und sollen vor allem deren Einkommen sichern. Die Summen dafür bemessen sich an der zur Verfügung stehenden Fläche des jeweiligen Hofs. Je mehr Fläche bewirtschaftet wird, desto mehr Förderung ist möglich. Die Zuschüsse werden seit dem Jahr 2000, anders als früher, unabhängig von Produktion und Erntemenge gewährt. Es spielt also fast keine Rolle, welche Kulturen in welcher Größenordnung angebaut werden.